In einem Gespräch mit Luzifer lässt sich Faust von ihm die Hölle beschreiben. Es ist wahr, was ich dir sage. Die Hölle, der Frauenbauch und die Erde werden nimmer satt. Also wird kein Ende und Aufhören da sein, dass sie nimmer zittern und wehklagen über ihre Sünde und Bosheit. Und es wird doch das eine Weh und Zittern viel größer und schwerer sein als das andere. Und das deshalb. Dieweil die Sünden ungleich sind, sind auch die Strafen ungleich. Die Verdammten werden auch klagen über die unleidliche Kälte, über das unauslöschliche Feuer, über die unerträgliche Finsternis und Gestank, über die ewige Rute, über die Gesichter der Teufel, über die Verzweiflung alles Guten. Sie werden klagen mit weinenden Augen, knirschender Zähne, Gestank der Nasen, jammernder Stimme, erschreckender Ohren, zitternder Hände und Füße. Sie werden vor großen Schmerzen ihre Zungen fressen. Sie werden sich den Tod wünschen und gerne sterben wollen, können's aber nicht, denn der Tod wird von ihnen fliehen. Ihre Marter und Pein wird täglich größer und schwerer. Also, mein Herr Fauste, hast du hiermit Bescheid. Faust aber, der ja den Teufelspakt schon geschlossen hat, lässt sich von solchen Disputationen nicht schrecken. Er zieht durch die Lande, hext und orakelt, ergibt sich der Astrologie und lässt sich als Magier bewundern. An vielen Höfen imponiert Faust dem Hochadel mit seinen Zauberkünsten. So lässt er vor Karl dem V. Alexander den Großen und seine Gemahlin erscheinen. Einem Bauern frisst er ein Fuder Heu mit Pferd und Wagen. Mit 5 fürnehmen Grafen unternimmt er eine Luftreise. Studenten, die er zu Wittenberg bewirtet, zeigt er die schöne Helena, durch deren Raub der Trojanische Krieg entbrannt war. Viele Kapitelüberschriften verraten schon den Inhalt von Faust die Taten. Von 4 Zauberern, wo einander die Köpfe abgehauen und wiederum aufgesetzt hatten. Dabei auch Dr. Faustus, das seine tat. Von mancherlei Gewächs, so Dr. Faustus im Winter um den Christtag in seinem Garten hatte. Von einem versammelten Kriegsheer wieder den Freiherrn, dem Dr. Faustus an des Kaisers Hof ein Hirschgewicht auf den Kopf gezaubert hatte. Von der Helena aus Griechenland, so dem Fausto Beiwohnung getan in seinem letzten Jahre.